Kundgabe 6471. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.2.1956. Ankündigung von Aufruhr und Unruhe. Was immer auch geschehen mag, es dienet euch alles zur Vollendung. Und wenn gleich Menschenwille Handlungen ausführt, die sich irdisch schlecht auswirken, wenn gleich Menschenwille selbst in die Naturgesetze eingreift und Reaktionen auslöst, die eine gewaltige zerstörende Wirkung haben, so sind auch solche Geschehen einbezogen in meinen Heilsplan von Ewigkeit und förderlich für eure geistige Entwicklung. Doch auf euch Menschen selbst kommt es an, ob ihr alles, was kommt, auch auswertet, ob euch die geistige Vollendung erstrebenswert scheint oder ihr nur im Irdischen aufgeht und dann auch nur die irdische Auswirkung beachtet. Dann allerdings seid ihr übel dran, denn irdisch habt ihr Menschen nicht mehr viel Gutes zu erwarten, denn die Ereignisse werden sich überstürzen und es wird sich ein völlig anderes Bild ergeben. Aufruhr und Unruhe unter den Menschen, weil eine neue Phase einsetzt. Ein Wüten der Mächte gegeneinander, das auch irdisch erkennbar ist. Denn ob auch scheinbar Friede ist unter den Menschen, der Kampf geht verborgen weiter, um einmal auch offen zu entbrennen zum Schrecken der Menschen. Es ist der Menschen beginnen, das ich aber nicht hindere, denn die Zeit des Friedens wird von den Menschen auch nicht genützet für ihr Seelenheil. Und darum wird diese Zeit abgelöst von einer Zeit erneuter Unruhe und schlimmster Befürchtungen. Denn es geht dem Ende entgegen. Was aber auch kommen mag, es wirkt sich nicht willkürlich an den Menschen aus. Und so können die meinen, allem Geschehen in Ruhe entgegensehen. Und sie können es glauben, dass ich mich ihrer annehme in jeder irdischen und geistigen Not, dass ich meine Hände schützend ausbreite über ihnen und ob ein ganzes Heer von Teufeln wider sie wütet. Ich kenne die meinen und ebne alle ihre Wege und sie brauchen nicht zu fürchten, weil ich über ihnen wache. Aber ich werde auch ihre Dienste benötigen in dieser Zeit. Denn sie sollen Zeugen für mich. Sie sollen den Menschen sagen, dass es dem Ende zugeht und dass sie von mir in Kenntnis gesetzt sind über das Kommende. Sie sollen mich künden denen, die nicht glauben wollen und offen für mich und meinen Namen eintreten. Denn es ist die letzte Zeit der Gnade, die denen noch bleibt, die nicht glauben wollen, denen ich durch euch mich noch offenbaren will, auf dass sie glauben lernen. Darum dürfet ihr in der kommenden Zeit nicht ängstlich und wankelmütig werden, sondern ihr sollet nur darin die Wahrheit meines Wortes ersehen und desto überzeugter auch eintreten für dieses. Und ob auch die Mächte der Finsternis um euch toben werden, ob die Welt um euch in Unruhe und Schrecken lebt, ihr sollet euch beschützt wissen von den Wesen des Lichtes, die in meinem Auftrag um euch sind. Und ihr sollet in Ruhe immer nur eure geistige Arbeit ausführen, euch mir und meiner Gnade empfehlen. Und ich selbst werde bei euch sein, in jeder Not und Gefahr. Amen.